alle Zeit, doch nur einen Traum. Hoffen, Leben und Vertrauen, wer nimmt dich zur Frau? Welcher ganze Kerl erbarmet sich? Hör zu, der Kerl bin ich. Einheit Frau und Mann kann sehr hilfreich sein, denn ihr Frauen seid dann und wann nützlich ungemein. Größer wird der Stammbaum sicherlich. Schätzchen, hör zu durch mich. Viele Söhne müssen her. Diese eitle Wicht. Gut 2 Zentner schwer. Nein, das glaub ich nicht. Jeder strotzt von jedem Gastorgen. Nein, das hör ich nicht. Volle Stolz im Haus sie thront. Nein, das fass ich nicht. Täglich reichend Lohn. Nein, den will ich und nicht. Und du steckst mittendrin in dem Geschehen. Stell dir vor, eine schlichte Jagdhütte. Meine letzte Beute rüstet über dem Feuer. Ein kleines Frauchen massiert mir die Füße, während die Kleinen am Boden mit den Hunden spielen. Oh, wir werden 6 oder 7 davon haben. Hunde? Nein, bellstrammer Burschen, wie ich. Sieh mal an. Teilen wir mit Haut und Haar, was zur Lieb gehört. Wir sind das perfekte Paar, auch mein Bizeps schwitzt. Heute strahlt der Schicksalsstern für dich. Eines ist sicher, was du erträumt hast, all das bin ich, ja ich. Willst fliehen? Unmöglich. Du siehst, das geht nicht. Bell, denn dein Mann wird. Na, Bell, wie sieht's aus? Sagst du ja oder sagst du ja? Ich verdiene dich einfach nicht. Wer tut das schon? Aber danke der Nachfrage.